Portfolio ist eine der größten, wenn nicht sogar die größte Machada-Instanz auf der Welt. Und wir haben in Neuseeland mit dieser Instanz im Schuljahr 2008, also im Februar 2008 angefangen. Und seitdem sind die Nutzerzahlen gestiegen, aber besonders immens gestiegen sind sie seit Oktober 2010, als wir dann auch mehr Unterstützung für die Nutzer angeboten haben und nicht nur Hosting. Das Konzept von MyPortfolio oder die Idee zu MyPortfolio eher, die kam auf, als das Ministerium bei uns hier, das Erziehungswissenschaftliche Ministerium, gesehen hat, dass Portfolios eine sehr, sehr gute Möglichkeit sind, auch im Unterricht mitzuarbeiten. Und dass sie das auch gern anderen oder allen Schulen zur Verfügung stellen wollten, aber auch mit der Idee halt des lebenslangen Lernens und nicht nur das halt in einer Schule anzubieten und dann müssen die Schüler und auch Lehrer wieder das Portfolio exportieren und woanders wieder reinladen, sondern eher davon auszugehen, dass das ganze Portfolio während der gesamten Schulzeit an einem Ort steht, an einem Ort zugreifbar ist. Und egal, ob die Schüler jetzt halt von einer Schule zur anderen wechseln, sie haben immer alles an einem Ort und müssen sich nicht darüber oder müssen nicht die Angst haben, dass halt, wenn sie in eine neue Schule gehen, dass sie das Portfolio dann halt nicht wieder benutzen können, nur weil die Schule die Software halt nicht hat. Deshalb hat eben auch, weil es lebenslanges Portfolio sein sollte, hat das Ministerium auch entschieden, die Kosten mit zu übernehmen. Und so zum großen Teil werden halt die Kosten vom Ministry of Education getragen. Und das bedeutet halt Hostingkosten und auch Support, der dann für die Schulen gemacht wird im Sinne von Fragen beantworten und dann auch eben neue Schulen zu registrieren. Das bedeutet dann auch, weil es eben eine sehr große Plattform hier mittlerweile geworden ist, dass die Schulen das Portfolio auch unterschiedlich nutzen. Und das möchte ich jetzt mal ganz kurz darstellen, welche Möglichkeiten es eben gibt, mit MyPortfolio zu arbeiten und was von den Schulen halt auch schon genutzt wird. Als erstes ist es für viele Lehrer eine Gemeinde, also eine Community of Practice, eine professionelle Gemeinde, in der sie sich austauschen, in der sie Ideen austauschen können, wie sie denn mit Portfolios in ihren Schulen arbeiten. Denn es gibt ja ganz, ganz viele unterschiedliche Portfoliotypen und das gibt halt den Lehrern die Möglichkeit, egal ob sie nun die einzige Lehrerin an ihrer Schule sind oder es alle Lehrer mit dem Portfolio arbeiten, dass sie eben die Möglichkeit haben, sich auch mit Experten auszutauschen, Experten, die Portfolioarbeit schon für mehrere Jahre eingesetzt haben oder auch sich auszutauschen, wie sie denn das Portfolio in bestimmten Klassen einsetzen, in bestimmten Unterrichtstypen, ob es nun Mathematikunterricht, Musik oder auch Englisch ist. Und das ist einer der großen Vorteile, die ich halt von MyPortfolio sehe, dass alle halt in sich auch austauschen können, um dann, egal wo sie halt wohnen, immer die beste Unterstützung auch von sich gegenseitig zu bekommen. MyPortfolio wird sehr häufig genutzt, um Feedback zu geben. Das kann sowohl für die Portfolios von Schülern als auch für Lehrer sein. MyPortfolio wird auch als Bewertungsportfolio genutzt und zum Teil auch mit Moodle verbunden, von den Schulen halt, die Moodle als Lernmanagementsystem haben. Und da wird dann eben, wenn es ein Assessment-Portfolio ist, Moodle halt da mit der Portfolio-Rubrik genutzt oder auch zum Teil mit dem Mahara Assignment Submission Plugin, um dann eben auch die Portfolios direkt bewerten zu können. Und so Feedback wird an den Portfolios ja, wie ihr das auch gewohnt seid, am Ende der Seiten gegeben. Und dann können die Schüler auch das Portfolio wieder überarbeiten. Was ich auch gesehen habe auf MyPortfolio ist, dass Projektarbeit darauf stattfindet, dass also Schüler kollaborativ an Projekten arbeiten und diese dann halt auch Teil einer Note werden für einen bestimmten Unterricht. Und dann erstellen sie halt kleine Webseiten darauf und arbeiten an ihren Projekten, um ihr Wissen zusammenzufinden, um ihre Recherche darzustellen und dann auch diese zu präsentieren. Mein Portfolio wird aber auch für das lebenslange Lernen verwendet. Und einige Schulen haben angefangen, dafür auch Vorlagen zu erstellen, so dass wenn sie in einer Klassenstufe halt mit den Schülern anfangen, das Portfolio zu erstellen, dass sie dann so eine Art Pass haben, in dem die Schüler sich vorstellen, sie ihre Schulziele, später auch Karriereziele mit darstellen und auch darüber reflektieren, wie sie halt diese Ziele erreichen wollen. Und dann wird eben das Portfolio auch über die Jahre weiterentwickelt und wieder reflektiert, was im vorherigen Jahr geschehen ist. Was ich auch gesehen habe an einer Schule in Hamilton war, dass sie eigentlich sogar mit zwei unterschiedlichen Portfolio-Softwares arbeiten. Und das eine wird für den Alltag verwendet, weil es in das Lernmanagementsystem eingebunden wird. Und dann aber zum Ende des Schuljahres übernehmen die Schüler bestimmte Teile ihres Portfolios, welches sie über das Schuljahr hinaus oder über den Unterricht allein hinaus mit behalten möchten in MyPortfolio hinein, sodass MyPortfolio für sie ein Showcase-Portfolio wird, wo sie sich präsentieren, wo sie ihre besten Arbeiten darstellen und dies dann auch über die Jahre hinweg behalten. MyPortfolio wird auch mit für die Karriereplanung und die Unterstützung zur Karrierefindung genutzt, denn unser nicht wirklich Arbeitsamt, aber halt Karriereplanungsinstitution Careers New Zealand, die hat sich ist auf MyPortfolio mit vertreten und bietet ein Angebot für die Careers Advisor und auch für Schüler an, um sie bei der Karriereplanung zu unterstützen. Das ist ein zusätzliches Angebot zu ihrer normalen Webseite und den Materialien, die sie den Schulen zur Verfügung stellt. Und da haben sie halt weitere Spiele draufgestellt oder auch weitere Tipps und Tricks für Schulen zur Verfügung gestellt, die dann die Projektschulen mit nutzen können, um eben zu sehen, wie sie das auch mit Portfolioarbeit verbinden können. MyPortfolio wird aber nicht nur von Lehrern für die Schüler verwendet und mit den Schülern, sondern zum Teil auch manchmal rein für die Weiterbildung und rein für als Lehrerportfolio. Manche Schulen fangen auch erst somit an, dass die Lehrerinnen und Lehrer mit MyPortfolio vertraut gemacht werden, es für Weiterbildungszwecke nutzen, über ihre Weiterbildungsveranstaltungen reflektieren oder auch ihre Kursplanung reflektieren und ihr Lehren und Lernen überhaupt. Und erst danach verwenden sie es mit den Schülern. Manche Schulen haben aber eben auch die Entscheidung getroffen, rein nur mit ihren Lehrern mit MyPortfolio zu arbeiten. Aber das schließt nicht aus, dass in der Zukunft auch die Schüler mit dran teilnehmen können. Was ich ganz toll finde, ist, was eine Schule hier in Wellington gemacht hat, Tawa Intermediate. Die haben auch mit diesem Konzept angefangen, erst die Lehre mit an das Portfolio heranzuführen. Und die Schulleitung hat das Portfolio sehr stark in den alltäglichen oder in den Alltag der Lehre eingebaut, sodass die Lehrer daran gewöhnt sind, zu reflektieren und dann auch auf die Reflexionen Feedback von der Schulleitung bekommen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass die Lehrer eben auch wissen, dass das Portfolio nicht nur ist, dass sie da schreiben und keiner was liest, sondern dass da auch ein Publikum ist und dass die Schulleitung auch daran interessiert ist, von den Reflexionen zu erfahren, dass die Reflexion zu lesen und dann die Lehrer auch in ihrer Weiterentwicklung mit zu unterstützen. Ein weiterer Punkt, weshalb ich MyPortfolio ganz, ganz toll finde, insbesondere, dass eben alle Schulen, die daran teilnehmen, auf einer Plattform sind, ist, dass sie gemeinsam kommunizieren können. Egal, ob jemand in einer ganz, ganz kleinen Schule auf Stewart Island ist oder in einer Megaschule in Auckland, Sie können sich austauschen. Keiner muss mehr die Bedenken haben, oh, jetzt brauche ich ein neues Login oder Passwort auf der Seite der anderen Schule oder die können dann mein Portfolio nicht sehen, weil es auf unserer Plattform ist, sondern alles geht ganz einfach. Jeder kann sich gegenseitig Nachrichten schicken oder auch in Diskussionsforen beteiligen. Was wir auch eingerichtet haben auf MyPortfolio ist eine Supportgruppe. Die ist rein zum Fragenstellen da. Da können also Lehrer, aber auch Schüler Fragen stellen zur Portfolioarbeit, zur pädagogischen Seite, aber auch technische Fragen oder sie können uns auch mitteilen, wenn was halt nicht funktioniert. Und das finde ich ganz toll, weil wir so eben auch erfahren, was oder wie die Software genutzt wird. Und die Lehrer können sich auch gegenseitig helfen. Zwischen 2008 und Oktober 2000 oder nee, eigentlich Februar 2011 war es so, dass die Unterstützung nur per E-Mail oder Telefon stattgefunden hat. Und das ist natürlich immer nur, dass das eine Person die Antwort erhält und dann kein anderer weiter. Mit der Diskussionsgruppe allerdings haben wir die Möglichkeit, dass eine Person die Frage stellt, ganz viele können antworten und auch ganz, ganz viele sehen die Antwort. Und manche, insbesondere wenn sie erst angefangen haben, hätten die Frage vielleicht nie gestellt, haben jetzt aber eine Antwort zu einer ungestellten Frage und können sie dann auch mit aufnehmen und entscheiden, ob sie eine bestimmte Vorgehensweise mit der Portfolioarbeit einschlagen oder ob sie doch einen anderen Weg gehen oder wie sie auch halt mit MyPortfolio arbeiten wollen. Was wir auch auf MyPortfolio machen in dieser Gruppe ist, dass wir Entwicklungswünsche entgegennehmen. Und das hat uns in den letzten Jahren sehr gut geholfen, Mahara auch weiterzuentwickeln. Und wir sind in der glücklichen Lage, dass das Ministerium wieder uns Finanzierung gegeben hat, dieses Jahr etliche Features in Mahara einzubauen, die für MyPortfolio sind, die wir aber in Mahara direkt mit reinnehmen können. Und so konnten wir etliche der großen Features, die wir dieses Jahr halt mit einbauen in Mahara 1.8, konnten die dann halt für Mahara entwickeln, sodass sie dann allen in der ganzen Welt auch zur Verfügung stehen. Ein weiterer Punkt, weshalb MyPortfolio genutzt wird von Lehrern, ist die Moderation. Moderation wird bei uns dazu als Unterstützung für Lehrende genutzt, ihre Benotung konsistent und weitestgehend einheitlich zu haben, damit die Noten von einer Schule gegenüber der Noten einer anderen Schule vergleichbar sind. Denn in Neuseeland haben wir nur ein Curriculum und das kann von allen Schulen anders interpretiert werden. Also es gibt zwar jetzt auch National Standards, aber nicht jede Schule muss diesen folgen oder die gleichen Kurse anbieten. Und so haben etliche Schulen sich zum Beispiel entschieden, halt mit Projektarbeit zu hantieren und weniger halt den normalen Klassenunterricht zu machen. Aber wenn dann eben gerade auch auf einen Standard hin unterrichtet wird, muss ja irgendwie sichergestellt werden, dass die Noten zwischen Schulen vergleichbar sind, insbesondere halt, wenn ein Schüler die Schule wechselt. Nicht, dass er halt in einer eine 3 hat und in der anderen dann plötzlich eine 1. Und dafür ist die Moderation da. Moderation bedeutet halt, dass Lehrer Arbeiten von ausgewählten Schülern einschicken und dann ein nationaler Moderator für dieses Unterrichtsgebiet die Benotung des Lehrers anschaut und schaut halt, ob die halt vergleichbar ist, wie andere das auch gemacht hätten oder ob es da sehr große Abweichungen gibt. Also es ist keine Moderation der Schülerarbeit, sondern eher der Lehrerbenotung. Und da wir halt, oder da alle Schulfächer halt im Prinzip moderiert werden können, ist es dann für manche halt schwieriger, das einzuschicken, weil es halt Videos sind oder auch Bilder, die dann halt auf CD oder DVD kopiert werden müssen. Und über MyPortfolio ist das sehr einfach gemacht, denn die Schüler stellen das ja alles schon in ihr Portfolio mit rein. Der Lehrer bewertet das Portfolio und dann kann das Portfolio den Moderatoren entweder ein direkt zur Verfügung stellen oder er kompiliert die Ergebnisse in einer Gruppe und macht sie dann den Moderatoren verfügbar. sodass es ein viel einfacher Prozess ist, halt als alles nochmal zu kopieren. Und ein Musiklehrer hat gesagt, dass es 10-mal schneller ging, letztes Jahr die Moderation halt über mein Portfolio zu machen, weil er halt auch mit den Schülern schon mein Portfolio genutzt hat, als dann eben alles nochmal den normalen Weg. Und nicht zu vergessen ist natürlich auch, dass insbesondere die Schüler Spaß haben auf mein Portfolio. Also die nutzen das jetzt nicht nur für schulische Zwecke, sondern schreiben sich auch Nachrichten, erstellen Gruppen, die dann schon auch nur Witze enthalten oder wo sie sich auch über Wochenenden austauschen oder allen möglichen lustigen, manchmal auch leider weniger lustigen Sachen dann mit einstellen. Und das zeigt, dass es halt dann schon mehr auch eine soziale Plattform ist, aber eben im Kontext der Schule. Das sehen wir auch daran, dass eben mein Portfolio nicht nur während der Schulzeit oder eingesetzt wird und aufgerufen wird, sondern auch am Wochenende. Also wir haben im Prinzip den ganzen Tag über Leute immer eingeloggt und auch am Wochenende sind Schüler und auch Lehrer mit eingeloggt, sei es eben, um sich gegenseitig Nachrichten zu schreiben, um Bilder einzustellen über ihre Hobbys oder aber auch um Schularbeit vorzubereiten, zu reflektieren und dergleichen. Das sind jetzt mal so einige der größten Einsatzgebiete von MyPortfolio. Es gibt dann garantiert noch viele andere, von denen ich jetzt noch nicht weiter berichtet habe oder die dann noch mehr in die Tiefe gehen von einigen Punkten, die ich gerade angesprochen habe. Aber ich wollte euch einfach nur auch die Bandbreite zeigen, mit der eben auf einer Portfolio-Plattform, die von vielen Schulen genutzt wird, gearbeitet wird. Okay, und das bringt uns dann auch wieder zu den Fragen.